weit entfernt, da lebte ein Bergbauer namens Bernd. Er lebte dort von Wasser und Brot, seine Frau, die war schon lange tot. Er ist jenen Morgen zur Mine gegangen, ein Erdrutsch hatte ihn dort gefangen. Wir haben's heute Morgen in der Zeitung gelesen, seine Leiche ist bestimmt schon am Verwesen. Alle waren traurig und schockiert, anscheinend ist der Bernd krepiert. Er war nicht gerade unbeliebt, die ganze Stadt hat ihn geliebt. Seine Freunde hatten es besonders schwer, es ist einfach nicht fair. Seit morgen in der Zeitung gelesen, seine Leiche ist bestimmt schon lang verwesen. Alle waren traurig und schockiert, anscheinend ist der Bernd krepiert. Wir haben seit morgen in der Zeitung gelesen, seine Leiche ist bestimmt schon am Verwesen. Alle waren traurig und schockiert, anscheinend ist der Bernd krepiert. Wir haben seit morgen in der Zeitung gelesen, seine Leiche ist bestimmt schon am Verwesen. Alle waren traurig und schockiert, anscheinend ist der Bernd krepiert. Thank you.